Down, Let Me Go Down, Cry Tonight, 20 Uhr und 14 heute am Sonntagabend auf der 100,4. Und ich bin wieder im Stress mit einem... Charlie, du bist eine echte Dumpf. Ja, aber du auch, El. Du regst mich nämlich hier auf. Jetzt reicht's mir da. Charlie, komm, jetzt reicht's. Ja, aber ganz bestimmt, El. Mit dir werde ich mich nachher extra noch beschäftigen. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Dankeschön, El. Dankeschön. Danke. So, hier sind ganz neue Ace of Base. We'll be right back. bedeutet. Oh, verdammt! Ah! Wow, was für ein geiles Programm, ey! Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Und deshalb Hallo Nachtschwärmer heute am Sonntagabend, 20.24 Uhr. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Los geht's. Katzenklo, Katzenklo. Die Katze froh. Oh, yeah, yeah. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Miau, miau. Scharf. Die doofe Witze-Ecke. Miau. Wenn du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Miau. Was heißt, was passt da besser als das Katzenklo zur doofen Witz-Ecke, Nachtschwärmer? Du ins Geschäft dann sage, knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, Katzenklo, da ruhe, macht uns alle froh. Knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, knapp, tja, Helge Schneider. Okay, Nachtschwärmer, gestern kam ja bei RTL der Manta. Das erweckt Erinnerungen, ne? Und da habe ich wieder was beizutragen. Was sind zwei Manta-Fahrer in einem Manta? Das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Ein ganz knallhartes Dumm-Dumm-Geschoss. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu, Neu, Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 Uhr und 3 Minuten, hier ist die 100,4 Verkehrsservice, zurzeit keine Meldungen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Die Zukunft beginnt jetzt. Telekom präsentiert ISDN. Telefonieren, faxen, Daten übertragen. Alles auf einmal, mit nur einem Anschluss. Die Zukunft beginnt jetzt. Ihre Zukunft und ISDN. Reden wir darüber. Unsere Telefonnummer finden Sie im Telefonbuch unter Telekom. Urlaubsreisen, Sachpreise und Geldpreise im Gesamtwert von über 40.000 Mark? Eure Meinung ist gefragt. Wie findet ihr die Moderationen von 5x5 in Sat.1? Schreibt es uns. Soll der Moderator noch frecher werden oder ist er frech und locker genug? Wie wollt ihr ihn haben? Schreibt es uns an Sat.1 5x5 Martin-Luther-Straße in 10777 Berlin. Noch einmal die Adresse Sat1 5x5 Martin-Luther-Straße in 10777 Berlin. Wie wollt ihr den Moderator? Noch frecher oder ist er frech und locker genug? Schreibt es uns. Wie gesagt, unter den Einsendungen verlosen wir Urlaubsreisen, Sachpreise und Geldpreise im Gesamtwert von über 40.000 Mark. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und hier noch einmal die Adresse Sat1 5x5 Martin-Luther-Straße in 10777 Berlin. Hey guys! Anything you want, you can do that! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there! Wow! Jetzt noch vom Gewinnspiel die Termine vom lieben Charlie vom kommenden Wochenende. Das wäre nämlich der 26. März. Da ist zum einen dran Neuried Altenheim. Die Festhalle ist bei Offenburg. Dann Bräunlingen ist bei Donaueschingen, die Stadthalle. Und Hirschau, Tübingen-Hirschau, die Stefan-Hartmann-Halle. Mega Disco Night. Come along and see the people rocking and chiming about. It's on the right, I've got the tonight. Come and see us and play the great sensation. On the road again. Hey, we'll try to get thousand. Kommenden Samstag, 26. März. Bräunlingen Stadthalle. Altenheim bei Offenburg, die Festhalle. Und Hirschau, Tübingen, die Stefan-Hartmann-Halle. Eine Woche später, am Ostersamstag, Rietzels im Elsass und Ostersonntag, Deilingen, Festhalle. Und natürlich noch nicht vergessen, ab April ist Mittwochs Nachtschwärmer-Time. Und zwar von 22 bis 2 Uhr. Auf der 100,4, auf der 101,1 und auf der 102,8. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest. On the road again. Hey, we're Charlie 2000. Jetzt kommt unser Gewinnspiel auf der 100,4. Klar! Stärker, schärfer, heißer! Stärker als erlaubt! Jetzt kommt nämlich wieder ein Mix und 5 Interpreten werden gesucht. Radio Games, this is the show. Und ich bin mir ganz sicher, ihr kennt die Songs alle. Slowly. Let the rhythm be your guiding light. Mixmaster Max Popel presents The Hit Mix 1990. A lot to make it sound just right. Den kennt ihr noch nicht, der da ist drauf. Yeah. Und ich packe es weg, so merkt man nie nichts an. Gefühle dieser Art sind die

and private. So, das müsste genügen, Nachtschwärmer. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. Jetzt möchte ich's wissen. Fünf Interpreten werden gesucht. 07229 30 77 30. Anrufen. Erhebt eure Arme! Wo laufen Sie denn? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome! Ladies and gentlemen, here is a bulletin. See you then, all right. Standing in the rain, with his head hung low. Jukebox Hero, 20:50 Uhr. Jetzt wollen wir sehen, Nachtschwimmer, wer 500 Reden rauskriegt. Ich habe jetzt mal dran die Rosi aus Karlsruhe. Sie ist 42. Rosi, ich grüße dich in Karlsruhe. Hallo. Hallo. Ja, 500 Reden dürfen nicht schwierig also, sein. Also Maxi Brest, Matthias Reim, Enigma, Elena Miles, Roxette, PM Samson, Frank Zander. Was sagt man dazu, Nachtschwimmer? Ja, super, toll. Rossi, bleib dran, du hast gewonnen! Spitzenklasse, toll! Guter alter Charlie. Charlie. Hey, Charlie. Ich hab's im Radio gehört. Hey, du, Charlie. Du musst mir einen Gefallen tun. Du wirst es nicht gern machen, aber es muss unbedingt sein. Krieg ich einen großen, dicken Schmatzer. Was hast du getan? Das ist ein Monster und er ist bestimmt sehr gefährlich. Dieses Wundermittel bringt die Herzen der Mitmenschen zum Strahlen. Ich bin immer noch ganz fertig. Oh, no! Let the beat control your body. Let the beat control your body. Control your body, let the beat control your body. Let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body. Now let my beat control your body. Came to amuse. Techno making, no mistaking, never faking, always breaking it down. control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Control your body. Charlie macht einfach Spaß. Stehst du einmal schlecht im Futter, halt dich an die dicke Mutter. Dschungel. Wie viel Fantasie und wie viel Zauber liegen in diesem Wort. Und wie märchenhaft und wundersam ist die Geschichte des kleinen Jungen, der Mowgli hieß. Es begann damit, dass eines Tages die Stille im Dschungel durch fremdartige Laute gestört wurde. Waren Laute, wie man sie hier bisher nie gehört. Da lag ein Menschenkind. Rock yourself. body, wanna rock your soul. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen! Roger Nixammer! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur neu, neu, neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 21 Uhr, hier ist die 100,4 mit dem Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen. Sie haben Spaß am Sex? Sie suchen einen Sexshop, wo Diskretion, Niveau und Atmosphäre großgeschrieben werden? Wir wissen wo. City Sex Boutique in Kehl in der Rheinstraße 62, 50 Meter vom Marktplatz. Und City Sex Boutique in Offenburg in der Heinrich-Hertz-Straße 20 im Industriegebiet West 2. Also, auf bald in der City Sex Boutique. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Ab sofort blickt euer Radio immer mittwochs für euch in die Sterne. Martin Schmied dagegen ist jeden Tag für euch erreichbar. Unter der Rufnummer 07229 30 75 79. Denn für alles gibt es im Leben die richtige Zeit. Und Ihre Erfolgszeit erfahren Sie bei mir sehr zuverlässig. Unter der Telefonnummer 07229 30 75 79. Nachtschwimmer, ist euch schon aufgefallen? Immer wenn ich dran bin, gibt es keine Verkehrsmeldung, gibt es keine Staus, keine Unfälle. Ja, wie finde ich das? L, jetzt ist mir klar. Da hast du wieder deinen Senf dazu zu geben. Das ist aber so. Schmi, ich schäme mich deiner. Ja, ich auch. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Ach, mach doch die Klappe zu. One, two, three, together. Oh, In dieser Show. Der Knaller! Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil! Total krass! Völlig ausgetroppt! Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. The place, cut the mid-range, drop the bass. Because the party has started, don't you know? Underground is where we wanna go moving. Thank you. To the A, to the A. such a cry. Be yourself, don't fight it. Just believe in destiny. Don't care what people say. Just follow your own way. Don't give up and miss the chance to return to innocence. Oskar steht mit seiner Freundin zum ersten Mal unter der Dusche. Meint die Freundin, ist er das? Ja, das ist er, sagt das Mädchen leicht bestürzt. Da müssen wir aber sehr, sehr sparsam sein. Sich einem die Zehennägel auf. Wir treiben das einfach zu weit. Wow, check it out. Party time, excellent. Und jetzt ist Zeit für die Nummer 1. 2, 1, fire. Um in drei, Magic Affair, hier habe ich die Top 100 von morgen vorliegen. Da ist es immer noch Nummer 1 und Platz 2 ist immer noch East 17. L, L, hast du das auch gerade angehört, Vollpower, hm? Wie? Ich bin durch die Gegend kutschiert und habe den Sender gehört bei 1500 Watt. Oh. Hey, are you ready for Disco Sound? Beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. do you think you can still draw from my lips? Exact presence that no fantasy can represent. Purveyor of the only secret, alive with the blood that boils again and is pulsing where the rhythm is torn apart. Ein affengeiles Programm. Hi! Wir bringen heiße Action, Turbo Power. Kein Problem, Mann. Super, super. Viel Spaß dabei. Hi, das ist Charlie 2000. Ist sonst noch irgendwo? Ja, aber da war du. Super, super. Tja, 21:28, das war's dann mal wieder am Sonntagabend mit Charlie 2000. Auf der 100,4. Und morgen ab 20 Uhr bin ich wieder für euch da. Und nicht vergessen, ab April mittwochs von 22 bis 2 Uhr. Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Gute Nacht, Al Bundy. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen, auf Wiedersehen. Uhr, 100,4 Service. Im Ortsnetz Glottertal, Kreis Breisgau, Hochschwarzwald sind die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. Im Notfall die Polizei in Freiburg anrufen. 100,4.